Okay, thank you for coming tonight. Danke, dass ihr heute Abend gekommen seid. Let's turn to 1 Samuel chapter 26. Gehen wir zum 1. Samuel Kapitel 26. Father in heaven, we thank you for your word tonight. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort heute Abend. As Ezra once prayed. So wie Ezra einmal gebetet hat. Your word is a lamp unto our feet. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. And a light unto our path. Und ein Licht auf unserem Weg. Use it tonight, Benutzt es heute, Vater. In our lives. In unserem Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, as a quick review in 1 Samuel chapter 24. Eine kurze Wiederholung, 1. Samuel 24. We find that Saul is caught by David. Da sehen wir, dass Saul von David erwischt wird. In a way. Irgendwie. David could have killed him, but he didn't. David hätte ihn umbringen können, aber hat es nicht getan. And we brought out this principle about how Saul was convicted but not converted. Und wir haben dieses Prinzip herausgestrichen, dass Saul zwar überführt war, aber keine Reue getan hat. Because his reference point was himself. Weil sein Bezugspunkt er selbst war. And not Christ. Und nicht Christus. And in 1 Samuel 25, und in 1. Samuel 25 we find that David is convicted, sehen wir, dass David überführt ist and then converted. Und Reue tut, Buße God tut. Used Abigail, Gott hat die Abigail benutzt, to keep him from avenging himself. Ihn davor zu bewahren, sich selbst zu rächen. Now in 1 Samuel 26, Saul is again trying to kill David. Und in 1. Samuel 26 will Saul schon wieder den David töten. After he was convicted in 1 Samuel 24. Obwohl er vorher schon überführt worden war in 1. Samuel 24. But because his reference point is himself. Aber weil er nur auf sich selbst schaut. The pattern will continue. Wird dieses Muster fortfahren. And David knew that. David wusste das. That's why David departed. Darum ist David davon von dort weggegangen. And didn't go back with Saul. Und ist nicht mit Saul zurückgegangen. So here we are in verse 2. Jetzt sind wir in Vers 2. David Saul finds out that David is hiding in verse 1. Saul erfährt, dass David sich versteckt in, where he's hiding. Und wo er sich versteckt and in Vers 1. And he takes 3000 men in verse 2 again. Er nimmt schon wieder 3000 Männer in Vers 2. And he is looking for David. Um David zu suchen. Verse 4, David sends spies. Vers 4, da sendet David Kundschafter. Saul is definitely coming. Saul kommt ganz sicher. Definitely. Ganz sicher. And he has 3,000 chosen men. 3,000 auserwählte Männer sind mit ihm. Verse 5. Vers 5. Then David arose and came to the place where Saul had camped. David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul ein Lager aufgeschlagen hatte. And David saw the place where Saul lay. Und David sah den Platz, wo Saul sich zum Schlafen niedergelegt hatte. And Abner, the son of Ner, the commander of his army. Und Abner, der Sohn des Ner, seinem Heeresobersten. And Saul was lying in the circle of the camp. Saul lag im innersten Lagerring. And the people were camped around him. Und das Volk lagerte sich um ihn her. Perfect defense. Perfekter Schutz. You have one circle of men. Ein Kreis von Männern. Another circle of men. Noch ein Kreis drumherum. And then a small circle of men. Und ein kleiner Ring von Männern. And you have the king sleeping right in the middle. Und genau dort in der Mitte schläft der König. So no, nothing can get him. No wild dogs, no bear. Niemand kann zu ihm, keine wilden Hunde, kein Bär. No enemies. Keine Feinde. He's protected. Er ist beschützt. Verse 6. Vers 6. Then David answered and said to Ahimelech the Hittite. Und David hob an und sagte zu Ahimelech dem Hittiter. And to Abishai the son of Zeruiah. Und zu Abishai dem Sohn der Zeruiah. Do you ever wonder who Zeruiah is? Fragt ihr euch, wer Zeruiah ist? Sounds like a man's name, doesn't it? Hört es sich nicht an wie ein Sounds Männername? Like Zorro or something, you know? Wie Zorro oder sowas. But it was David's aunt. Aber es war die Tante von David. Ja. Yeah. Joab's brother. Joabs Bruder. Joab was David's first cousin. Joab war der direkte Cousin von David. And he said. Er sagte. Who will go down with me to Saul in the camp? Wer will mit mir zu Saul ins Lager hinabgehen? Like David, are you crazy? David, bist du verrückt geworden? But I like what Abishai. Abishai said, I will go down with you. Ich mag, was Abishai sagt. Er sagt, ich gehe mit dir hinab. He was a proactive guy. Er war ein aktiver Mensch. Like David, if you're going, I'm going. David, wenn du gehst, komme ich mit. I know there's 3,000 men down there. Ich weiß, da sind 3,000 Männer da unten. But if you're going down, I'll go down. Aber wenn du runtergehst, gehe ich mit. It's wonderful. Das ist toll. No negativity, no murmuring. Kein negatives Kommentar. No telling David every reason why he shouldn't go down. Und er hat nicht David nicht gesagt, warum er jetzt nicht gehen soll. Verse 7. Vers 7. So David and Abishai came down to the people by night. Und David und Abishai kamen zu den Leuten in der Nacht. And behold, Saul lay sleeping inside the circle of the camp. Und siehe, Saul lag schlafend im innersten Lagerring. With his spear stuck in the ground at his head. Und sein Speer war an seinem Kopfende in die Erde gesteckt. And Abner and the people were lying around him. Und Abner und das Volk lagen um ihn her. Then Abishai said to David. Und Abishai sagte zu David. Today. Heute. God has delivered your enemy into your hand. Hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Now therefore. Nun lass mich ihn doch. Please. Let me strike him with the spear to the ground with one stroke. Mit dem Speer an den Boden spießen, einmal nur. And I will not strike him a second time. Ein zweites Mal werde ich es ihm nicht antun müssen. What I would like to speak about tonight, worüber ich gern sprechen möchte heute Abend, is the danger of being an opportunist. Ist die Gefahr, ein Opportunist zu sein? Yeah, you have to use, I guess, the English word opportunist. Das englische Wort. Yeah, you have a German word for opportunist. Yeah. Okay. Now, an opportunity is something good. Eine Gelegenheit ist etwas Gutes. That is a situation that is favorable to me. Das ist eine Gelegenheit, die sich zu meinem Nutzen wenden kann. Like I had the opportunity to have lunch with Pastor Wurmbrand and his wife. Ich hatte die Gelegenheit, mit Pastor Wurmbrand und seiner Frau zu Mittag zu essen. It was wonderful. Das war wunderbar. We went to see him. He was speaking in Vienna. Wir haben ihn gesehen, wie er in Wien gesprochen hat. His wife had spoken at our church. Seine Frau hatte in unserer Gemeinde gesprochen. Sabina Wurmbrand. For those who don't know, they were both imprisoned in Romania. Die von euch, die es nicht wissen, die waren beide im Gefangenenlager in Rumänien. Pastor Wurmbrand was 14 years. Pastor Wurmbrand war dort 14 Jahre lang. His wife was a number of years. Und seine Frau auch einige Jahre. They had told each other that they were both dead. Man hatte jeweils dem anderen gesagt, dass der andere tot sei. And they were tortured. Und sie wurden gefoltert. Like unbelievably tortured. Ganz schlimm gefoltert. He wrote the book Tortured for Christ. Er hat das Buch geschrieben, Gefoltert für Christus. And I had the opportunity to have lunch with him. Und ich hatte die Möglichkeit, mit ihm essen zu gehen. It was a favorable situation. Das war eine günstige Gelegenheit. That provided me with a blessing. Die mir zu einem Segen verholfen hat. From the Lord. Vom Herrn. And God always wants to bless us. Und Gott möchte uns immer segnen. We have to believe that. Das müssen wir glauben. That as we walk through this life, God is engineering circumstances. Dass während wir durch dieses Leben gehen, Gott die Dinge so dreht, wie er haben will. Yeah, Romans 8:28. Römer 8:28. For we know that God is working. Denn wir wissen, dass Gott wirkt. All things for the good. Und zwar alle Dinge zum Guten wirkt. For us who love God. Für uns, die wir Gott lieben. Called according to his purpose. Und gemäß seiner Absicht berufen sind. So we're not ignorant. Wir sind nicht unwissend. And we live our life looking for the hand of God. Und unser Leben besteht darin, dass wir nach der Hand Gottes Ausschau halten. In Exodus chapter 8, verse 17. In 2. Mose 8:17. It's called the finger of God. Wird es der Finger Gottes genannt? Moses called it the finger. That was Pharaoh said, "That's the finger of God." Der Pharao sagte, das ist der Fingerzeig Gottes. Who said it was a Pharaoh? Was it Moses? War das der Pharao? Got to get this right so I don't get an email. You were wrong. Das muss ich jetzt korrigieren, sonst kriege ich eine E-Mail. Okay, then the magicians, right? Verse 19. Die Zauberer, Vers 19. Exodus 8:19. The magician said to Pharaoh, "This is the finger of God." When they saw the miracle. Als sie das Wunder sahen, sagten die. This is the Fingerzeichen. This is the Stempelmark of God. Yeah. Okay. Now, back to the text. Zurück zum Text. It's one thing. We have to be a people who are looking for divine opportunity. Wir müssen Menschen sein, die nach göttlichen, gottseligen Gelegenheiten Ausschau halten. We are proactive. Wir sind aktiv. And we know that God is blessing us. Und wir wissen, dass Gott uns segnet. But it's another thing to be an opportunist. Aber es ist was ganz anderes, ein Opportunist zu sein. And that means you're going to misread situations. Das bedeutet, dass du Situationen falsch auslegst. Because the reference point is wrong again. Weil schon wieder der Bezugspunkt falsch ist. And it can be willfully wrong or carelessly wrong. Das kann absichtlich falsch sein oder auch aus Versehen. An opportunist is a person who looks at a situation. Ein Opportunist ist jemand, der eine Gelegenheit anschaut. And if he's a Christian, und wenn er Christ ist, he's going to read God into circumstances. Wird er Gott hineinlesen in bestimmte Situationen. And say, "Praise the Lord, look." Und sagen, preis den Herrn, a schau. Car. Ein Auto. And it's got keys in it. Und da sind Schlüssel drin. It must be the Lord. Das muss vom Herrn sein. I need a car. Ich brauche ein Auto. And I was just praying. Und ich habe gerade gebetet. And I walked by this car. Und jetzt bin ich an diesem Auto vorbeigegangen. And look, it has keys. Schau, da sind Schlüssel drin. It must be the Lord. Das muss vom Herrn sein. No, it doesn't mean it's the Lord. Nein, das heißt nicht, dass das vom Herrn ist. Two things. Number one, it may not have anything to do with the Lord. Erstens, vielleicht hat Gott gar nichts damit zu tun. Number two, if God engineered it, be careful how you interpret it. Zweitens, wenn Gott es überhaupt die Dinge so gedreht hat, dann sei vorsichtig, wie du das interpretierst. The keys in the ignition doesn't mean now the car is yours. Der Schlüssel in der Zündung bedeutet, im Zündschloss bedeutet nicht, dass das Auto jetzt dir gehört. It may mean that you want to tell someone in the church that they left the keys in their car. Sondern es kann bedeuten, dass du jemand in der Gemeinde sagen möchtest, hey, du hast deine Schlüssel stecken lassen. Being an opportunist is the worst thing that we can be labeled. Ein Opportunist ist das Schlimmste, was man uns beschimpfen kann. Especially in the church. Besonders in der Gemeinde. Because we are very generous. Weil wir sehr großzügig sind. And we're very loving. Und sehr liebevoll. And we want to help each other in every way. Und wir wollen einander auf jede nur mögliche Art und Weise helfen. To be labeled an opportunist. Aber ein Opportunist genannt zu werden. Because you are one. Weil du einer bist. Or you accidentally presented yourself as one. Oder dich aus Versehen so gezeigt hast. Is bad. Das ist schlecht. Now look what happens here. Schauen wir, was hier passiert. Verse 8 again. Noch einmal Vers 8. Abishai said to David, "Today God has delivered your enemy into your hand." Und Abishai sagte zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. So in 1 Samuel 24, Saul says that he's done evil. Also im 1. Samuel 24 sagt Saul, dass er Böses getan hat. And he leaves David alone. Und er lässt David in Ruhe. David doesn't trust Saul. David vertraut Saul nicht. Because Saul's a naturally minded person. Weil Saul ein natürlich gesinnter Mensch ist. So David flees. Jetzt flieht er David. And as he thought, Saul comes back. Und so wie er sich's gedacht hat, kommt der Saul wieder zurück. And now David finds him. Jetzt findet er David ihn. Goes down with Abishai. Geht zu ihm runter mit Abishai. Goes into the camp. Geht in das Lager. Walking between the soldiers. Steigt über die Soldaten drüber. Now if one soldier wakes up. Wenn einer von denen aufwacht. David is dead. Ist David tot. And so is Abishai. Und Abishai auch. 3000 men. 3000 Männer. And they're walking between them. Die steigen zwischen denen. Like two Apache Indians. Wie zwei Apache Indianer. Really quiet. Ganz leise. Going right through them all. Sie gehen mitten durch sie hindurch. You can imagine how nervous they must have been, right? Könnt ihr euch vorstellen, wie nervös die waren? They're through the first circle. Durch den ersten Ring sind sie durch. And then they're through the second circle. Dann durch den zweiten Ring. And Abishai just follows David. Und Abishai folgt dem David. And they're through the third circle. Jetzt sind sie durch die dritte Linie durch. I don't know how many circles there were, but finally. Ich weiß nicht, wie viele Ringe es gab, aber schlussendlich. They're standing right over the king. Stehen sie direkt über dem König. And there's the commander sleeping next to the king. Und da ist der Heeroberste neben dem König. And the spear is right at his head. Und das Speer steckt neben seinem Kopf. So obviously God is telling us something. Also natürlich, offensichtlich sagt Gott uns etwas. And Abishai figures it out. Und Abishai hat es herausbekommen. The spear is at his head. Der Speer steckt neben dem which Kopf. Which means God wants me to stick the spear in his head. head. Das bedeutet doch, dass Gott möchte, dass ich den Speer in seinen Kopf stecke. I mean, it's so simple. Das ist doch so einfach. David. David. Please. Bitte. I will. This is God. Das ist doch Gott. The spear. Der Speer. At his head. Neben seinem Kopf. I mean, does God have to spell it out? Muss Gott dir das aufschreiben? God saying, pick the spear up and stick it in his head. Gott sagt, nimm den Speer und steck ihn in seinen Kopf. Wait. Warte. No, David, please. Nein, David, bitte. One stroke. Ein Stoß. Nobody will even hear it. Niemand wird das hören. I'll just cough. Ich werde. Ich werde dazu husten. He's dead. Und dann ist er tot. They'll wake up in the morning. Sie werden aufwachen in der Früh. And this is all over. Und alles ist vorüber. David, I got kids, I got a wife. David, ich habe Kinder, ich habe eine Frau zu Hause. I don't want to be a fugitive the rest of my life. Ich will nicht mein Leben lang Flüchtling sein. This is God. Das ist Gott. Come on. Komm schon. Can't you recognize it? Kannst du das nicht erkennen? He was carelessly an opportunist. Er war ein sorgloser Opportunist. He was reading the circumstances wrong. Er hat die Situation falsch eingeschätzt. And this is what we have to do. Be real careful. Und wir müssen wirklich vorsichtig sein. Circumstances will appear before us. Die Umstände werden kommen. As an opportunity. Und werden uns als eine Gelegenheit scheinen. And we should take advantage of every opportunity. Und jede Gelegenheit sollten wir schon ausnutzen. To be a blessing. Um ein Segen zu sein. When people come on Sunday, wenn Menschen kommen am Sonntag, take the opportunity to meet new people. Ergreife die Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen. Stay a little bit longer after service and take advantage of the opportunity. Bleib ein bisschen länger nach dem Gottesdienst und nutz die Gelegenheit aus. Don't run home, stay with people. Geh nicht gleich nach Haus, bleib mit den Leuten. We want to be like that. So wollen wir sein. But being an opportunist, aber ein Opportunist zu sein, is something different. Ist was anderes. I'm reading into a circumstance for my personal gain. Ich lese etwas in eine Situation hinein für meinen eigenen Nutzen. It is not to be a blessing. Nichts als Segen soll es sein. But it's to get one. Sondern nicht, dass ich ein Segen bin, sondern dass ich einen bekomme. At someone else's expense. Auf Kosten eines anderen. For example, zum Beispiel. Someone knows I have need of 100 Euro. Jemand weiß, dass ich dringend 100 Euro brauche. I just need to borrow 100 Euro. Ich muss 100 Euro mir borgen. And someone comes up and says, jemand kommt und sagt, hey, you know what? Hey, weißt du was? I give you 100 Euro. Ich gebe dir 100 Euro. Really? Wirklich? When? Wann? Tomorrow, I'll give you the 100 Morgen euro. Gebe ich sie dir. Oh, thank you so much. Oh, danke. Thank you. I'm like humbled. Danke, ich bin gedemütigt. Half an hour later, someone else comes up. Halbe Stunde später kommt noch jemand. Hey, you know that 100 euro? Hey, weißt du diese 100 Euro? I'd like to give it to you. Ich würde sie dir gern geben. What do you do? Was machst du? You like to give me 100 euro? Du gibst mir 100 Euro? Yeah. Yeah. You said you have a need, right? Du hast doch gesagt, du brauchst die. Yeah? Yeah. What does the opportunist do? Was macht der Opportunist? He thinks right away. Er denkt sofort. I got 200 now. Aha, jetzt habe ich 200. Oh yeah, I got 200. You give me, has anyone else given you the 100 euro yet? Hat dir schon jemand andere die 100 Euro gegeben? No. Nein. No one gave it to me yet. Niemand hat sie mir noch gegeben. Oh sure, then take this one. Ja, dann nimm doch die. Thank you. Danke. Thank you. Danke. And then the next day he gets another 100. Am nächsten Tag kriegt er noch 100. And now he's got 2. Jetzt hat er 2. And he took advantage of the situation. Und er hat die Situation ausgenutzt. It was an opportunity. Es war eine Gelegenheit. But it wasn't honest. Aber er war nicht ehrlich. It was deceitful. Er war trügerisch. It was at the price of other people. Es ging auf Kosten von anderen. Every opportunity that I can take advantage of, jede Gelegenheit, die ich ergreifen kann, is an opportunity that I can prove I'm not an opportunist. Ist eine Gelegenheit, in der ich beweisen kann, dass ich kein Opportunist bin. Did you get that? Habt ihr das verstanden? When circumstances appear, wenn Situationen kommen, where two people are giving me 100 euro, wo zwei Leute mir 100 Euro geben, and they each of them don't know, und die wissen es nicht voneinander, and I can walk away and neither of them would know that now I have 200, und ich kann weggehen und keiner von den beiden wüsste, dass ich jetzt 200 habe. Is it worth it? Ist es das wert? Or is it an opportunity to prove to people I am not an opportunist? Oder ist es die Gelegenheit, den Menschen zu zeigen, ich bin kein Opportunist? Thank you so much. Danke so sehr. But you know what? Someone already gave it to me. Aber weißt du, jemand hat mir schon 100 gegeben. I don't have it yet, but someone's giving it to me tomorrow. Ich habe sie noch nicht, aber er hat versprochen, es mir but morgen thank zu geben. You so much. Aber danke. Do you know how important it is? Wisst ihr, wie wichtig das ist? To have that known of you, dass man so über dich denkt, that you are transparent and honest, dass du ehrlich bist, and don't take advantage of situations, und Situationen nicht ausnutzt. I was giving someone money about 18 years ago. Vor 18 Jahren habe ich irgendjemandem Geld gegeben. I had no money. Ich hatte selber keins. And they had a need. Aber die Person war in Not. And I asked them how much they needed. Ich habe die Person gefragt, wie viel sie brauchten. And they said, it's like about $40 a month. Ungefähr 40 Euro im Monat. So I was giving this person about $40 a month. Ich habe der Person 40 Dollar im Monat gegeben. When I had nothing. Obwohl ich nichts hatte. And what they had done was this. Aber der hat Folgendes gemacht. They had told me that they had a $40 need. Er hat mir gesagt, dass er 40 Dollar braucht. But that was in Austria. Aber das war in Österreich. When I gave them the 40, als ich ihm 40 gab, they actually only needed 20. Eigentlich hätte er nur 20 gebraucht. So they were pocketing $20 on me every month. Jetzt hat er also 20 Dollar von mir eingesackt they jeden were making Monat. $20 on me. Und hat an mir 20 Dollar pro Monat verdient. And I thought, what an opportunist. Und ich dachte, was für ein Opportunist. He gave me the Austrian rates. Er gab mir die österreichische Währung. Wechselkurs. Yeah. When he knew he was going to spend the money in the East. Wo er wusste, dass er das Geld im Osten ausgeben wird. And he could get the same product for half price. Und er das gleiche Produkt um die Hälfte bekommen könnte. And he could make $20 on me a month. Und dass er so an mir 20 Dollar im Monat verdienen konnte. From a missionary who did not have it. Wo ich ein Missionar war, der eigentlich nichts hatte. You know, and to realize that someone is an opportunist. Und zu erkennen, dass jemand ein Opportunist ist. It's just the saddest thing for you and for them. Das ist sehr traurig für dich und für den. Now, Abishai here. Abishai. I think he's just a proactive guy. Ich glaube, er ist einfach ein proaktiver Mensch. Who just is so excited about the situation. Der so aufgeregt ist über diese Situation. I don't think he's an opportunist. I just think he just sees what he believes is a great opportunity. Ich glaube nicht, dass er ein Opportunist ist, aber er sieht, was er glaubt, was eine großartige Gelegenheit wäre. But remember the process of recognizing God's will. Aber erinnert euch an den Prozess, wie kann ich Gottes Willen erkennen? First it's his word. Erstens ist es sein Wort. Then it's if I don't understand it. Wenn ich das nicht verstehe. Get counsel from people who know his word. Hole ich mir Rat von Menschen, die sein Wort kennen. And if I still am struggling, wenn ich immer noch Schwierigkeiten habe, and I can't decide between this and that, und mich zwischen zwei Dingen nicht entschließen kann, ask God for his peace, bitte Gott um seinen Frieden, between two things that could be right, zwischen zwei Dingen, die beide richtig sein könnten, and if that doesn't work, und wenn das nicht funktioniert, then go to providence, dann schau aus nach der Vorsehung. Four steps, vier Schritte, his word, sein Wort, godly counsel, Gottesfürchtiger Ratschlag, his peace, sein Friede, his providence, seine Vorsehung. The last is his providence. Das letzte ist seine Vorsehung. Father, I want to marry this person. Vater, ich möchte diese Person heiraten. Or I want to do this job. Oder ich möchte diese Arbeit verrichten. Give me wisdom from your word. Gib mir Weisheit aus deinem Wort. And God gives wisdom. Und Gott gibt Weisheit. Don't be unequally yoked. Tu dich nicht ungleich zusammen unter ein ungleiches Joch mit einem Ungläubigen. 2. Korinther 6, 14. Okay. Aha, okay. Okay, this person is a believer. Okay, that's great. Diese okay. Person ist gläubig. Okay. Does that mean that just because the person is a believer, now I'm going to marry this bedeutet person? Bedeutet das, nur weil diese Person gläubig ist, dass ich die auch gleich heiraten kann? I met a girl and she's a believer. Ich habe eine Frau gefunden und sie ist gläubig. Praise the Lord, this Preist is her. Preist den Herrn, sie ist es. Are you sure you're not reading into situations? Bist du dir sicher, dass du nichts hineininterpretierst Maybe in die Situation? You need some godly counsel. Vielleicht brauchst du ein bisschen gottesfürchtigen Ratschlag. Good idea. Gute Idee. What do you think? You're my small group leader. Was denkst du? Du bist doch mein Kleingruppenleiter. Can you people help me in this small group? Könnt ihr in der Kleingruppe mir helfen? I'm kind of interested in this girl. Ich mag dieses Mädchen. The only problem is she's 40 years older than me. Es ist nur ein Problem, dass sie 40 Jahre älter ist als ich. She can cook. Aber die kann kochen. Oh, it's wonderful. What do you think? Ah, das ist toll. Was denkt ihr? I don't think so. Glaube ich eher nicht. I mean, you got to consider some logistical problems that might occur. Du musst ein paar praktische Probleme dir vor Augen halten, die vielleicht entstehen können. Get counsel. They may tell you something you don't see. Hol dir Rat. Du wirst Rat bekommen, den du vielleicht sonst nicht sehen würdest. Right. Stimmt. I'm 22 and she's 62. Ich bin 22 und sie ist 62. That's not good. Das ist nicht gut. Yeah, okay. Ja, okay. Yeah. Maybe you want to just bring it down somewhere in the 20s, you know, somewhere in there, you know, maybe 30s. Vielleicht suchst du eher in den 20er, 30er. You know, like 40 years is like 40 oh my, ist doch. Number Now the guy comes back. Jetzt kommt der Bursche zurück. Hey, you know what? I found someone, you know, kind of like in my age group, you know. Hey, weißt du, ich habe jemanden aus meiner Altersgruppe ungefähr getroffen. Hey, she's a believer. Sie ist gläubig. If you like her, marry her. Wenn du sie magst, heirate sie. I think she's great. Ich glaube, sie ist super. She's wonderful. I mean, super. Yeah, you look good together. Ja, ihr schaut gut zusammen yeah, aus. Perfect. I mean, perfekt. Hey. Okay. Yeah, sure, great. Super. Does that mean it's God's will? Bedeutet das, dass das Gottes hey, Wille ist? Hey, the pastor said it's great. Hey, der Pastor hat doch gesagt, das ist gut. It must be God's will. Dann muss es Gottes Wille sein. No, no, nein. No, no. Nein. Hey, she's a believer. The pastor said it's great, great. Hey, sie ist doch gläubig und der Pastor hat gesagt, das ist gut so. It's God's will. Das muss Gottes Wille sein. The spear, put the spear in the head. Tu mal den Speer in den Kopf. Put the ring on the finger. Tu den Ring auf den Finger. Yeah. Ja. Is that the way it works? Funktioniert das so? Just because circumstances are lining up? Nur weil die Umstände zusammenpassen scheinen? No, you gotta go before God. Nein, du musst vor Gott gehen. You have to have the peace of God to confirm this thing. Du musst den Frieden Gottes haben, dass er diese Sache bestätigt. And if God gives you his peace, und wenn Gott dir seinen Frieden that gibt, passes understanding, der alles Verstehen übersteigt, and you still want to be super sure, und du immer noch ganz, ganz, ganz sicher sein willst, then you look to providence. Dann schau nach der Vorsehung. What will God do? Father, was wird Gott tun? She's a believer. Vater, sie ist gläubig. The church says amen. Die Gemeinde sagt Amen. My heart says amen. Mein Herz sagt Amen. And the Holy Spirit. Und der Heilige Geist. Oh Lord. Oh Herr. Give me a sign. Gib mir ein Zeichen. I'll give you 3 months, Lord. Ich gebe dir 3 Monate, Herr. 7 weeks. 7 Wochen. Look, if this is not the girl, schau, wenn das nicht die Frau ist für then mich, bring high water, dann bring eine Flut. Earthquakes. Erdbeben. Shake this thing up. Und rüttel das durch. Don't let me do something that's not your will. Lass mich nichts tun, was nicht Please. Dein Wille ist. Bitte. If this peace is just my peace and not your peace, wenn dieser Friede nur mein Friede und nicht dein Friede ist, then bring circumstances in. Dann lass die Umstände sprechen. Providence always has to be the last thing. Die Vorsehung muss immer das allerletzte sein. But we know that God is working. Aber wir wissen, dass Gott wirkt. And we're looking for opportunity. Und wir schauen aus nach Gelegenheiten. Like with this building. So wie mit diesem Gebäude. We were thinking, maybe we should offer the dancing school some money to move out or something. Wir dachten, dass wir der Tanzschule Geld anbieten, damit sie ausziehen. A week later they moved out. Eine Woche später sind sie ausgezogen. We thought, was that God? Wir dachten, war das Gott? I don't know. Ich weiß nicht. It can be. Könnte It sein. Maybe not. We don't know. Vielleicht nicht. Wir wissen es nicht. But we pursue now. Aber jetzt bleiben wir dran. Believing this could be God. Und wir glauben, dass es Gott sein könnte. So David also. Und David genauso. He sees the spear. Er sieht den Speer. Next to the head. Neben dem Kopf. What could this mean? Was könnte das bedeuten? I don't want to kill him. Ich möchte ihn nicht umbringen. I don't want to kill the king of Israel. Den König von Israel möchte ich nicht umbringen. What could this mean? Was könnte das bedeuten? It means stick it in the head. Es bedeutet, tu das in den Kopf. Quiet. You wake everybody up. Du wächst noch alle auf. Shh. It does. Look. Sache. Ja. Take the spear. Nimm den Speer. Take the jug. Nimm den Krug und lass uns gehen. And they go out. Und sie gehen wieder raus. And then look what happens. Und dann schaut, was passiert. Verse 14. Vers 14. David called to the people and to Abner the son of Ner. Und David rief dem Kriegsvolk und Abner dem Sohn des Ner zu. And he yells from the other side of the hill. Er ruft von der anderen Seite des Hügels. With a valley between them. Dazwischen liegt ein Tal. Will you not answer, Abner? Abner, antwortest du nicht? Then Abner answered and said. Abner antwortete und fragte. Who are you who calls to the king? Wer bist du, der so zum König hinschreist? So David said to Abner. Und David sagte zu Abner. Are you not a man? Bist du nicht ein Mann? And who is like you in Israel? Wer ist wie du in Israel? Why then have you not guarded your Lord the King? Warum hast du nicht deinen Herrn den König bewacht? For one of the people came to destroy the King your Lord. Denn es ist einer vom Volk eingedrungen, um den König deinen Herrn umzubringen. This thing that you have done is not good. Das war nicht gut, was du getan hast. As the Lord lives, so war der Herr lebt. All of you must surely die, ihr seid Söhne des Todes. Because you did not guard your Lord, the Lord's anointed. Weil ihr nicht über euren Herrn, über den Gesalbten des Herrn gewacht habt. And now see where the king's spear is and the jug of water which was at his head. Und nun sieh doch nach, wo der Speer des Königs ist und der Wasserkrug, die an seinem Kopfende waren. This was God's plan. Das war Gottes Plan. Take the spear. Nimm den Speer. That's at his head. Der neben seinem Kopf steckt. Everyone knew the spear was at his head. Jeder wusste, dass der Speer dort steckte. It wasn't God's plan to stick it in his head. Es war nicht Gottes Plan, den in seinen Kopf zu stecken. It was God's plan to take the spear. Sondern es war Gottes Plan, den Speer zu nehmen. And to clear yourself. Und dich und dann wegzugehen. To show that I am not an opportunist. Und dich der Anschuldigung zu befreien, dass du ein Opportunist bist. And this is something we can always do. Und das können wir immer tun. And we need to have in our mind. Und das müssen wir in Gedanken behalten. It's such a precious thing to not project, but to send the signal. Das ist so kostbar, wenn wir solche Signale aussenden können und den anderen das mitteilen können. I'm not an opportunist. You can trust me. Ich bin kein Opportunist. Du kannst mir vertrauen. And the best way to do that, und die beste Art und Weise, wie man das machen kann, by using opportunities, ist, dass ich solche Gelegenheiten benutze, that you could easily take advantage of, von die man ganz leicht ausnutzen könnte, and you don't. Aber du machst es nicht. And he's on the other side of the hill. Jetzt ist er am anderen Ende, also auf dem anderen Hügel. Hey Abner! Hey Abner! Commander of the army of Israel. Befehlshaber der israelischen Armee. Look where the king's spear is. Schau mal, wo der Speer vom König ist. It's in my hand. In meiner Hand. I could have stuck it in his head. Ich hätte ihn erstechen können. And one of my guys wanted to. Und einer meiner Leute wollte das machen. And David cleared himself. David hat sich von den Anschuldigungen gereinigt. Before these 3,000 men. Vor diesen 3,000 Männern. I mean, if Saul didn't want to believe it anyway. Saul wollte das sowieso nicht glauben. He knew that David was innocent. Er wusste, dass David unschuldig war. He was projecting that David was guilty. Er hat ja nur das auf David projiziert, dass er schuldig ist. But the 3,000 men with Saul didn't know. Aber die 3,000 Männer mit Saul haben das nicht gewusst. So David will become king in just a short time. Und David wird ja König werden in nur kurze Zeit später. And these 3,000 mighty men. Und diese 3,000 starken Männer. Will never forget what David did. Werden nie vergessen, was David hier gemacht hat. Let's just close with verse 21. Schließen wir ab mit Vers 21. Then Saul said, und Saul entgegnete, I have sinned. Ich habe gesündigt. Return, my son, for I will not harm you again. Komm zurück, mein Sohn David. Ich will dir nicht noch länger etwas Böses antun. Yeah, sure. Ja, klar. Because my life was precious in your sight this day. Weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen ist. Convicted, not converted. Überführt, aber nicht Buße getan. Behold, I have played the fool and have committed a serious error. Siehe, ich habe töricht gehandelt und mich sehr schwer vergangen. David's answered and said, und David antwortete und sagte, Behold the spear of the king. Siehe, hier ist der Speer des Königs. Now let one of the young men come over and take it. Es komme einer von den Leuten herüber und hole ihn. He could have broke the spear. Er hätte den Speer zerbrechen können. He could have thrown it in the valley. Und es ins Tal werfen können. But in honor he gives it back. Aber aus Ehre gibt er ihn zurück. He could have kept it to prove. Er hätte ihn behalten können als Beweisstück. For the rest of his life, I have the king's spear. Für den Rest seines Lebens, ich habe den Speer des Königs. But he gave it back. Aber er gab ihn zurück. Verse 23. Vers 23. And we'll just read these verses so close. Die lesen wir noch und schließen ab. And the Lord will repay each man for his righteousness and his faithfulness. Und der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. For the Lord delivered you into my hand today. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben. But I refused to stretch out my hand against the Lord's anointed. Ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. I refused to take advantage of a situation. Ich wollte die Situation nicht ausnutzen. And we need to have that in our heart. I refused to take advantage of this. Die Einstellung im Herzen brauchen wir. Ich lehne es ab, diese Situation auszunutzen. I think it was 15 years ago. Ich glaube vor 15 Jahren. Herr Gervinat offered me a strange thing. We had a little church of 30 people. Das war ganz interessant. Wir waren noch eine kleine Gemeinde von 30 Leuten. And he offered me his luxury car. Er hat mir sein luxuriöses Auto angeboten. Yeah. He said, "I'm leaving Vienna, and I'd like to give you my luxury car." Er sagte, ich gehe weg aus Wien. Ich möchte dir mein ganz tolles Auto lassen. For a really, really, really good price. Für nicht sehr viel Geld. I looked at this thing and I thought. Ich habe mir das angeschaut und habe gedacht. I'm going to drive around this car. In dem Auto werde ich herumfahren. With a church that's 90% refugees. Mit einer Gemeinde, die aus 90% Flüchtlingen besteht. I said no, thank you. Ich habe gesagt, nein, danke. I'll drive my R4. Ich fahr meinen R4. Yeah, whatever I had. Oder was ich da hatte. And this is a healthy thing. Und das ist sehr gut, gesund für uns. To believe that if I don't take advantage, zu glauben, wenn ich die Gelegenheit nicht ausnutze, God will bring more opportunities. Wird Gott mehr Gelegenheiten bringen. But God is watching my heart. Aber Gott schaut auf mein Herz. And let's just close. Here it is. Verse 24. Now behold, as your life was highly valued in my sight this day. Jetzt kommt's, mit dem wollen wir abschließen. Siehe, wie dein Leben heute in meinen Augen hochgeachtet gewesen ist. So may my life be highly valued in the sight of the Lord. Vers 24. So möge mein Leben hochgeachtet werden in den Augen des Herrn. He didn't say may my life be highly valued in your sight. Er hat nicht gesagt, möge mein Leben hochgeachtet werden in euren Augen. Hey, I highly valued your life. Hey, ich habe doch dein Leben sehr hoch geschätzt. You highly value my life. Jetzt achte auch mein Leben. I leave you alone, you leave me alone. Ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. No, he says, as I valued your life. Nein, er sagte, so wie ich dein Leben hochgeschätzt may habe. The Lord value mine. Möge der Herr so mein Leben hochachten. That's a spiritual mind. So denkt ein geistlicher And verse 25. Mensch. Vers 25. Then Saul said to David. Und Saul sagte zu David. Blessed are you, my son David. Gesegnet seist du, mein Sohn David. You will both accomplish much and surely prevail. Du wirst es sicher ausrichten und zustande bringen. Yeah, not because you say it, Saul. Ja, nicht weil du das jetzt sagst, Saul. Because God says it. Sondern weil Gott das sagt. You know, Saul wants to get in on this now. Oh, bless you, my son. The blessing will come from me. Saul möchte jetzt so tun, als würde der Segen von ihm kommen. Gott segne dich, mein Sohn. David is going to accomplish a lot. David wird sehr viel erreichen. And will surely prevail. Und er wird alles zustande bringen. Despite Saul. Trotz Saul. But look at this. So David went on his way. Und schaut jetzt das an. Und David ging seines Weges. Don't trust an opportunist. Vertraue nie einem Opportunisten. And Saul returned to his place. Und Saul kehrte an seinen Ort zurück. So, in closing. Zum Abschluss. As we see many situations open up before us. Wenn wir sehen, dass sich Gelegenheiten auftun vor uns. The worst thing, even if we only get caught one out of 50 times. Es ist das Schlimmste, was passieren kann, auch wenn man uns nur ein von 50 Mal erwischt. Once you're caught once, you're an opportunist. Wenn du einmal dabei erwischt bist, bist du ein Opportunist. The only way to turn it around, das einzige, wie du es dann umdrehen kannst, is honesty and transparency. ist Ehrlichkeit und dass du Leuten Einblick gewährst. And if you did it accidentally, wenn du es aus Versehen gemacht or carelessly hast, or willfully, oder du warst achtlos oder du hast es absichtlich gemacht, then use the next opportunities, dann benutze die nächsten Gelegenheiten and turn them around. Und dreh sie um. And say, you know what, I appreciate that 100 Euro. Und sagst, weißt du, danke, ich schätze diese 50 Euro. Somebody already gave it to me. Aber jemand hat mir schon Geld gegeben. Thank you. Danke. Thank you very much. Vielen Dank. And you know what might happen? Weißt du, was dann passieren Because kann? Of the honesty, weil du so ehrlich warst. Someone might say, well, keep this one too. Vielleicht sagt jemand dann, ach, behalt das auch, Gott segne and dich. And you're blessed by people. And you're blessed by God. Du bist gesegnet von Menschen und von Gott. And as Saul said, und so wie Saul gesagt hat, you will accomplish much and surely prevail. Du wirst viel erreichen und es wird dir gelingen. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you today, danke heute, for giving us so many opportunities, dass du uns so viele Gelegenheiten gibst. And help us, Lord, with your wisdom. Hilf uns, Herr, mit deiner Weisheit. To be able to read circumstances. Dass wir die Umstände richtig interpretieren können. That we would never make the mistake. Dass wir nie den Fehler begehen. That Abishai almost made. Den der Abishai fast gemacht hätte. But we would be sensitive to your spirit. Sondern dass wir einfühlsam sind deinem Geist gegenüber. And submit providence to your word. Und die Vorsehung deinem Wort unterordnen. And not the other way around. Und nicht andersrum. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.